Ja, es wird langsam hektisch. Mein Name ist Chris Gruse. Wir sind immer noch hinten Backstage hier im Produktionsbüro von Fritz. Hier werden nochmal Pläne ausgedruckt und Tim Lindenau läuft gerade vorbei. Wie läuft's? Ey, du drehst da, drehst und drehst. Ja, wir sind die ganze Zeit von hier oben unten, haben auch schon mit eigentlich allen gedreht, außer mit Sido. Es macht mal wieder fantastisch viel Spaß und gleich gehe ich da auf die Bühne und sag mal Christoph Schrag an. Du bist der Erste, der jetzt gleich die Ansage macht. Ja, voll aufregend, Mann. Da ist der Bühnenaufgang rechts. Hier, oder rechts. Danke. Okay, gut. Danke. Ihr müsst euch unbedingt die Filme von Tim Lindenau anschauen. Die sind jetzt online auch im Fritz-Facebook-Profil. Wenn ich jetzt hier in dieses Büro reingehe, dann sehe ich da zum Beispiel auch Daniel Klaus, der macht gerade Outfit-Check. Was? Ja. Du musst auch auf die Bühne was ansagen. Ja, nein, weil, also wir haben uns entschieden für mit T-Shirt. Ich werde ein T-Shirt tragen. Was war denn die Alternative ohne? Mit Pulli, gebe ich zu, ja. Mit Pulli auf die Bühne? Nee, das ist Big Fail. Ja, deshalb, ich habe das macht keiner. Ja, ich. Keiner geht mit. Nein, ich nicht. Was steht auf deinem T-Shirt jetzt drauf? Das ist eine politische Message. Live with less. Genau. Einfach mal weniger ist mehr, auch politisch. Weniger essen, weniger trinken. Gut, Daniel Klaus, wie geht's dir denn eigentlich? Die letzten Tage hast du ja da doch durchgezogen, was? Ich bin heute Morgen, haben mich meine Eltern angerufen, sie haben mich am Telefon nicht wiedererkannt. Weil es war so 13 Uhr. Hallo? Hallo? Und warum ruft ihr mich an? Daniel, es ist 13 Uhr, es ist mittags. Ah ja, okay, können wir später telefonieren. Man muss sagen, Daniel Klaus hat wirklich für euch durchgezogen. Seit Sonntag ist er im Prinzip am Start, feiert durch und wird jetzt gleich auch noch auf die Bühne gehen und den einen. Wen sagst du an? Mavi Phoenix. Ach, jetzt gleich? Ja, natürlich. Ach so. Deswegen wird es hier so hektisch alles. Okay, alles klar. 18.30 Uhr geht's da auf der Bühne los. Vier Songs wird sie spielen, die wir nicht übertragen, weil die ganz neu sind. Und dann schalten wir euch direkt live rauf, sodass ihr im Radio nichts verpassen werdet, bis dann Sido auch heute Nacht auf der Bühne stehen wird. Bis 0 Uhr, dann ziehen wir hier live durch. Grüße aus dem Backstage.